Insgeheim hatte er Roggeby mich erkennen lassen, als ich aus der Fabrik kam. So war ihm, lange bevor er die Begegnung zwischen uns vermittelte, bekannt geworden, woher ich kam, und gewartet hatte er, um mich zu prüfen, um herauszufinden, ob ich inzwischen andere Verpflichtungen eingegangen sei. Roggeby war während der letzten Monate in Spanien Berichterstatter für die Parteizeitung gewesen und arbeitete auch jetzt in der Redaktion. Doch rieten er und Selin mir, vorläufig keinen Kontakt mit der Partei aufzunehmen. Ich dürfe mich keiner Gefährdung aussetzen, sagten sie, müsse mich weiterhin politischer Äußerungen enthalten. Es käme jetzt nur darauf an, dass ich meine Arbeit in der Separatorfabrik behielt. Auch wenn mir später zu geeignetem Zeitpunkt Aufgaben übertragen werden sollten, so sei meine Nichtzugehörigkeit zur Partei von Vorteil. Wir hatten das Café verlassen, der Schnee lag hoch auf den Dächern und auf den Bäumen vorm Haus zur Pieperschen Mauer. Eiszapfen hingen aus den Dachrinnen. Durch grauen, zerstampften Schnee gingen wir am Gitter entlang zum Weg auf der anderen Seite. Hier, wo die Treppe hinaufführte zu den Neubauten und Gerüsten auf der zersprengten Kungsklippe, wohnte Roggeby am Fuß der Stufen in einem Mietshaus. Vom Fenster seines möblierten Zimmers aus war das Gartengebäude zu sehen, das ehemals Sitz des Amarantenordens und des Koldinusordens, jetzt ein Restaurant und Räumlichkeiten für private Gesellschaften enthielt. In einem Saal bei Kerzenlicht tafelten feierlich gekleidete Herren, livrierte Diener trugen die Platten auf, Reden wurden gehalten. Die Versammelten zeigten sich offen, stolz, mit weißglänzender Hemdbrust, während wir uns, Verschwörern gleich, in der kleinbürgerlich eingerichteten Stube versteckten. An diesem Spätnachmittag nahmen wir das Thema auf, das uns schon in Berlin, in Spanien, in Paris beschäftigt hatte und das aktualisiert worden war durch die eben abgehaltene Konferenz der Deutschen Partei an einem Tarnort, der Bern genannt wurde. Bern, an Zimmerwald gemahnend, war diesmal ein abseits gelegenes Haus im Süden von Paris gewesen. Wie wir es gewohnt waren, hatten wir uns zu begnügen mit den zu ein paar Richtlinien zusammengefassten Ergebnissen des Treffens. Die Frage war gestellt worden, inwieweit eine antifaschistische Front noch möglich war und auf welche Weise sich die innerdeutsche Opposition aktivieren und das System der Überwachung und Denunziation umgehen ließ. Nach dem Scheitern der Volksfront in Frankreich und in Spanien und nach den Jahren der Abweisungen von Seiten der deutschen sozialdemokratischen Führung schien es keine Voraussetzungen mehr zu geben für gemeinsame Aktionen der Arbeiterparteien. Dennoch sprach die Resolution von einer Bereitschaft der Massen zum Zusammengehen über die Parteigrenzen hinweg. Die Zahl derer, die sich der Kriegshetze widersetzten, hieß es, wachse in Deutschland an. Es wurde sogar damit gerechnet, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung eine Krise herbeiführen könne. Doch mit dem Aufruf zum Bündnis aller fortschrittlich gesinnten Kräfte, mit der Zielsetzung einer vom Monopolkapital befreiten demokratischen Republik, mit der Betonung der Fortsetzung des Kampfs um den Sozialismus, mussten auch die Vorbehalte der Sozialdemokratie zutage treten. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zu den Traditionen der Weimarer Republik ließ die Errichtung einer Einheitspartei, wie die Kommunisten sie vorschlugen, nicht zu. Für die sozialdemokratische Führungsgruppe stand fest, dass diese Einheit nur dazu dienen sollte, der kommunistischen Partei die Hegemonie zu verschaffen. Die parteipolitischen Interessen waren dem sozialdemokratischen Vorstand wichtiger als der Versuch, in letzter Stunde zu einer gemeinsamen Front zu finden. Nur ein Krieg, so wurde dort behauptet, könne die nationalsozialistische Diktatur beseitigen. Die Katastrophe wurde dem Risiko vorgezogen, ein Bündnis mit der kommunistischen Partei einzugehen, bei dem die Sozialdemokratie vielleicht ins Hintertreffen geraten könnte. Dem sozialdemokratischen Fatalismus stand die kundgebende Illusion der Kommunisten gegenüber, Die deutsche Arbeiterschaft würde ihr Vertrauen nun dem Friedenswillen der Sowjetunion zuwenden. Wir konnten nur raten, welche Meinungsverschiedenheiten den Beschlüssen vorausgegangen waren, die uns aus dem Pariser Vorort Draveil übermittelt wurden. Doch wollten wir sie nicht als Ausschlag eines Wunschdenkens bewerten, sondern als Appell an die Zellen im Untergrund, um diesen Mut zuzusprechen und um ihnen zu zeigen, dass die Partei noch intakt und aktionsfähig war. Auch in unserem Unterschlupf an der Koldinu-Treppe waren wir den Bedrohungen ausgesetzt, die der Imperialismus über alle Kontinente verhängt hatte. Überall mussten jetzt Gespräche wie das unsere stattfinden, in denen erwogen wurde, wie wir mit unseren beschränkten Kräften, unseren dezimierten Gruppen den Vernichtungsplänen standhalten könnten. Der gesellschaftliche Antagonismus, der sich in Deutschland stets offen gezeigt habe, sagte Roggeby, sei in Schweden während der beiden letzten Jahrzehnte zumeist nur gedämpft durch die Hoffnung auf die Verwirklichung des Wohlstandsstaats zu merken gewesen. Trugen die Elternarbeiter auch noch die Erfahrung aus den großen Streikbewegungen zu Beginn des Jahrhunderts in sich, und hatte es um 1930 auch gewaltsame Konfrontationen gegeben, so war die Entwicklung doch immer wieder geglättet worden von den Tagesreformen. Trotz einer frühen vorrevolutionären Situation im Juni 1917 hatte die damals gegründete Linkspartei, die zur kommunistischen Partei wurde, in diesem Land nie Boden gewinnen können. Die Arbeitenden hielten sich an die alte Partei, der die Gewerkschaften angeschlossen waren und die ihnen seit dem Kampf um das Wahlrecht, den 8-Stunden-Tag, die Gewähr bot für die Durchsetzung sozialer und ökonomischer Verbesserungen. Ständig von Spaltungen, Brüchen erschüttert, hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zur Komintern und dem Wunsch, Selbstständigkeit zu finden, konnte die Kommunistische Partei höchstens Vorschläge machen, die zwar indirekt einer progressiven Entwicklung dienten, nicht aber zu einem kontinuierlichen Programm führten, mit dem sich Zugang zur Bevölkerung gewinnen ließ. Noch bei den Wahlen 1938, als es deutlich genug geworden war, welche Ausplünderung die Herrschenden planten, vermochte sie nicht einmal 4% der Stimmen zu sammeln. Während der letzten 3 Jahre waren von vielen Arbeitern die Vorgänge in der Sowjetunion als Grund ihres Misstrauens angegeben worden. Die Hochkonjunktur hatte ihnen eine fälschliche Zuversicht verliehen. Die Mängel der Demokratie im Arbeiterstaat kritisierend, sahen sie nicht, dass sie der eigenen Initiativkraft beraubt worden waren. Geschwächt durch die Notzeiten ließen sie sich nach der Stabilisierung des Markts von den Industriellen zum Nachgeben zwingen. Um die Erhaltung der Regierungsstellung der Sozialdemokratischen Partei und damit um den Ausbau des bisher Erreichten musste es ihnen gehen, mit dem Vertrag zwischen der Gewerkschaftsleitung und dem Arbeitgeberverband vor ein paar Monaten aber war ein Friede hergestellt worden, bei dem die Organisationen der Arbeiter und der Käufer der Arbeit zwar als gleichberechtigt bezeichnet wurden, die Entscheidungsgewalt über die Produktion jedoch uneingeschränkt den Kapitalbesitzern vorbehalten blieb. Unterm Schein gemeinsamer Verantwortlichkeit wurde wirtschaftliche Stabilität gewonnen und darauf verzichtet, von den Mitteln des Klassenkampfs Gebrauch zu machen. Was noch vorhanden war an radikaler Ideologie, wurde herabgewürdigt und ausgespielt gegen eine entpolitisierte Volksbildung. Am runden Tisch mit der Spitzendecke, im schwachen Schein der Lampe, mit dem Pergamentschirm, sprachen wir über die immer wieder erneuten Versuche, die Intellektuellen als eine parasitäre Gruppierung hinzustellen, von der Arbeiterklasse abzutrennen und den Mittelschichten zuzuordnen. Diese Manipulation, scheinbar gelenkt von der Absicht, unsere Selbstständigkeit hervorzuheben, unterband mit ihrer Wirkung unsere Weiterentwicklung zum wissenschaftlichen Denken. Sie war uns seit unserer Jugend bekannt. Vor allem jene, die auf dem Land aufwuchsen, sagte Roggeby, mussten in den Studierten die Exponenten einer Menschenart sehen, die uns maßregeln wollten. Der Propst, der Schullehrer, der Gemeindearzt, der Bürgermeister und die übrigen Verwaltungsbeamten, sie alle gehörten zu einer Hierarchie, deren obere Kreise für uns unerreichbar waren. In unseren engen Stuben, unserem verschwitzten Logis, blieb uns nichts anderes übrig als die Welt der Kunst, der Literatur als etwas gänzlich Fremdes, Feindliches zu sehen. Allein der Gegensatz zwischen der Kammer, in der Eltern und Kinder zusammenhausten, und dem Pfarrgut, dem Herrensitz, bestimmte die Dimension unseres kulturellen Ausblicks. Je länger wir in unserer Isoliertheit blieben, desto stärker machte sich die Überzeugung geltend, dass Bildung nur einer Elite zugute kam. Nur wer früh in die Stadt gelangte, sich Zugang zu Bibliotheken verschaffte und von einfachen Schriften vorstieß zu den Werken der Klassiker, merkte, dass es eine intellektuelle Arbeit gab, die der manuellen verwandt war, dass beide Tätigkeiten aufeinander übergriffen, einander stützten und voranbrachten. Wenn der Anti-Intellektualismus nicht nur in der Sozialdemokratie, auch innerhalb unserer eigenen Partei an Einfluss gewann, so deshalb, weil etwas zensuriert uns vorenthalten werden sollte. Niemand von uns bestreitet, sagte Roggeby, dass es zwischen denen, die ihren Schulgang abschließen und einen akademischen Beruf wählen können, viele gibt, die nur ihr eigenes Fortkommen im Sinn haben, die uns nicht beachten, die unsere Benachteiligung nie erwägen. Doch wie könnten wir vergessen, dass die meisten, deren Ideen ausschlaggebend für den Verlauf unseres Kampfs wurden, aus deren Reihen kamen? »Ich weiß nicht«, sagte er, »wie sie sich selber nennen, ob sie sich je als Intellektuelle sehen. Einige stammten aus Arbeiterfamilien, die meisten aus bürgerlichen Häusern. Es kommt aber nur darauf an, was sie aus ihrem Hintergrund gemacht, wie weit sie ihre Kräfte für eine Umwälzung der Verhältnisse eingesetzt haben. Bei der Untersuchung ihrer Werke zeigt es sich, auf welcher Seite sie stehen. Es wird von den Wächtern der Arbeiterkultur häufig gesagt, dass die Intellektuellen sich aufs hohe Pferd setzen, alles besser wissen, uns belehren und führen wollen, während doch nur wir imstande seien, unsere eigene Lage zu verändern. Eine solche Ansicht schließt die Vorstellung eines Werdegangs, einer Reifung aus und verbaut die Perspektive, dass uns allen einmal das Studieren zugänglich sein soll. Ohne diesen Prozess ist es der Arbeiterklasse nicht möglich, zur Erkenntnis ihrer Aufgaben zu kommen. Diese bestehen nicht nur darin, zur sozialen und ökonomischen Veränderung der Gesellschaft beizutragen, sondern mitzuwirken bei einer Neukonzeption der Ausdrucksmittel. Es hat sich in unsere Bewegung ein reaktionärer, geistfeindlicher Zug eingeschlichen. Wer Belesenheit und Kunstverstand missachtet, ist gegen das Denken. Kommunistische Funktionäre stellen Sperren auf, weil sie fürchten, die bürgerliche Ideologie könne die revolutionäre Gesinnung zersetzen. Folgenschwerer ist, was leitende Sozialdemokraten betreiben, denn sie haben mit Regierungsämtern betraut eine Stellung erreicht, in der sie die Erweiterung des Bewusstseins fördern könnten. Sie haben die Arbeitenden hinter sich, sie hätten die Möglichkeit, sie anzuspornen, ihnen einen unbegrenzten Zugang zu den kulturellen Gütern zu verschaffen. Sie sind aber voller Angst, dass intellektuelle Aktivität, progressives Studium, Wachheit gegenüber den internationalen Konflikten, Anteilnahme am tatsächlichen Befreiungskampf, die Grenzen, die sie gezogen haben, durchbrechen könnten. Sie sind wohl für Bildung, aber nur für Bildung, die sich nicht hinwegsetzt über den von ihnen in Gemeinschaft mit den Bürgerlichen hergestellten Zwitterzustand, über dieses Staatswesen, der aus sozialistischen Resten und kapitalistischen Profitinteressen gemischten Ökonomie. Sie unterstreichen, scheinbar objektiv, dass sie zwar zur Regierungsmacht gelangt sind, die Bourgeoisie aber weiterhin die entscheidenden Positionen einnimmt und dass sie sich deshalb nur unter der fortwährenden Bemühung um Ausgleich halten können. Was sie verschweigen, in ihrer Praxis aber täglich beweisen, ist, dass sie den Gedanken der industriellen Demokratie längst zugunsten des kapitalistischen Produktionssystems aufgegeben haben. Jeden Tag jedoch, an dem sie die Neutralität des Landes wahren, können sie auf die Richtigkeit ihres Tuns hinweisen und die Arbeiter müssen ihnen zustimmen. Zu nah noch sind ihnen die Jahre der Entbehrungen, als dass sie etwas von dem Gewonnenen riskieren wollten. Sie wissen, was es bedeutet, täglich auf ihre Entlassung gefasst zu sein. Für sie, deren Leben verbunden ist mit dem Rechnen um ein paar Öre ihres Lohns, käme eine neue Konfliktsituation der Niederlage gleich. Auch uns geht es darum, sagte er, unser Land aus dem Krieg, den alle erwarten, herauszuhalten. Doch untersuchen wir dabei, auf welche Weise der Krieg noch zu vermeiden wäre. Die Regierenden indessen sehen den Krieg schon als unausweichlich an, anstatt alles zu tun, um den Kriegstreibern entgegenzuwirken. Keine Initiative geht von ihnen aus an die Sozialdemokratische Internationale, um diese zur Bildung einer Verteidigungsfront zu bewegen. Sie warten ab, wie ihre emigrierten deutschen Freunde, wie ihre Freunde in Frankreich und England. Ihre Antwort auf den Appell aus Paris haben sie längst gegeben. Sie unterstreichen ihre Stellungnahme mit einer Manifestation. Scheidemann, den Liquidator der Novemberrevolution, sagte Roggeby, haben sie nach Stockholm eingeladen. Heute Abend, den 7. Februar, sollte er im Versammlungshaus der Arbeitergemeinde eine Ansprache halten mit dem bezeichnenden Titel »Zwischen zwei Weltkriegen«. Die Tatsache, dass gerade die Arbeiterkommune, der es oblag, die kämpferische Vergangenheit der Sozialdemokratie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, zu einem Zeitpunkt, da eben wieder zwei aufgegriffene deutsche Kommunisten, Drögemüller und Bischoff, abgeschoben werden sollten, die Mumie des ehemaligen Ministerpräsidenten, der die Republik der Konterrevolution ausgerufen hatte, zu sich holte, war eine Ansage offener Feindschaft. Und doch, sagte Selin, müssen wir die Bemühung um eine Verständigung fortsetzen. Wir sind angewiesen auf den Beistand von Sozialdemokraten wie Branting, Ström, Wigforss und den. Kompakte Abwehr, sagte er, vom Polizeikommissar Söderström bis zum Außenminister Sandler. Doch der Volksfrontbegriff ist so lange nicht von der Hand zu weisen, als es noch einige Demokraten und Humanisten gibt, auch wenn wir ihnen eine Hilfeleistung in jedem einzelnen Fall abringen müssen. Dies entspricht der Situation, in der wir uns befinden. So hatte zu dieser Stunde, da es dunkel wurde und die nassen Bäume im Garten unterm Licht, das aus den Fenstern fiel, aufglitzerten, wieder das Drängen und Bitten eingesetzt. Vielleicht war es schon zu spät. Vielleicht waren die Gefangenen bereits den für ihre Ausweisung verantwortlichen Beamten übergeben worden, befanden sich schon irgendwo im Zug oder auf einem Schiff. Und während wir hinausstarrten und drüben im Festsaal ein Trinkspruch ausgebracht wurde, war es, als müsse uns die Anspannung unserer Sinne die Notrufe weit draußen vernehmen lassen. Der Garten der gräflichen Familie Pieper war berühmt gewesen für seine Lusthäuser und künstlichen Grotten, seine Blumenpflanzungen, Orangerien und Irrwege. Den Spaziergängern auf der Tretgårdsgata, die jetzt Schelegata hieß, war der Einblick in die Anlagen durch hohe Mauern versperrt. Drinnen auf den Rasenflächen um die Springbrunnen und Skulpturen wurden Feste gefeiert, die Musik war zu hören und abends konnte sich das Volk am Feuerwerk ergötzen. Bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts eine Insel der Ziergärten, Landschlösser und Jagdreviere, ein Ausflugsort für die Stadtbewohner, wurde Kungsholmen allmählich zum Sitz der Handwerker und Fabrikanten. Nach dem späten Niedergang des Feudalismus siedelten sich Gerber und Segelmacher, Siegelbrenner an den Ufern an. Einige ihrer kleinen Holzhäuser standen noch lange zwischen den aufwachsenden, mechanisierten Werkstätten, Gießereien, Waffenschmieden und Brauereien. Die Kastanienwaldungen, die Lindenalleen wurden abgeholzt, an der Ecke des Mälarstrands, dort wo die Steinbrücke zum Tegelbacken führte, erhob sich der Prachtbau der modernen Industrie, die Dampfmühle, die Feuermühle und auf den noch übrig gebliebenen Grundstücken wurden Kasernen, Lazarette errichtet. Gegen Ende des Jahrhunderts war nur hier und da noch ein baumbestandener Hügel zu sehen, eine Grabstätte, etwas Gesträuch in umzäuntem Geviert zwischen den weitläufigen Bauten mit dampfenden Schloten, den langen Reihen der Mietskasernen für die Arbeiter des Stadtteils. Aus dem Reservat des Adels war ein Bezirk des Proletariats geworden. In Notzeiten wurde die frühere Insel des Wohllebens Hungerholm genannt. Am längsten hielten sich ein paar Schrebergärten und Feldstücke am Rand der Pieperschen Besitzung, bis hier in den Jahren vor dem Weltkrieg das Rathaus, das Polizeihaus mit dem Untersuchungsgefängnis erbaut wurden und die letzte Mühle stand auf der Anhöhe hinter der Grundbergschen Metallfabrik, als diese um die Jahrhundertwende zu den Separatorwerken erweitert wurde. Zu jener Zeit war die Flemminggata noch nicht gepflastert. Die alte Landstraße, die nach den Seilern, die dort auf langer, überdeckter Bahn ihr Handwerk ausführten, den Namen Reparebansgata trug, war zerpflügt von den Rädern der Lastwagen, aufgewühlt von den Hufen der Pferde. Frühmorgens und abends bewegten sich die Züge der Arbeiter durch den Staub, den Schlamm. Wo die Straße ansetzte, neben der Kungsbrücke, lag heute noch hinter Plankenzäunen ein Gelände, auf dem Bretter gelagert wurden und sich die Schuppen von Schreinern, Brennholzverkäufern und Schrotthändlern befanden. Unten, am sumpfigen Ufer des Kanals, der den Ridda Fjärd mit dem Karlbergsee, dem Ulfsundasee verband, hatten Frachtkähne ihre Anlegestellen. An die Fensterbank gelehnt in meinem Zimmer, zur Stunde, ehe uns, die wir hier wohnten, der Schlaf überkam, konnte ich Einblick nehmen in etwas, das tagsüber verschüttet lag. Zu diesem Zeitpunkt entstand etwas wie Denkfähigkeit, Sinne regten sich, die Einzelheiten der sonst unmerkbaren Vorgänge ringsum aufzufassen vermochten. Die Flemminggata war leer, hin und wieder nur fuhr eine elektrische vorbei, durch die Straßen ging niemand, der hier kein Ziel hatte, und diejenigen, die hier wohnten, legten sich früh zur Ruhe. Rechter Hand war die Masse der Fabrik zu erkennen, hinter einem Häuserblock mit erloschenen Fenstern, die Wohnkammern drinnen waren angefüllt mit einem schweren Atmen, einem fortwährenden Einsaugen und Ausstoßen von Luft. In der rauschenden Enge lagen dort Leiber zusammengedrängt, schlaff, bewusstlos. Schien mir auch, als könnte ich jetzt die Müdigkeit von mir abschiebend hellsichtig werden, so wusste ich doch noch nicht, was ich ergründen wolle. Es hatte zu tun mit meiner Versetzung aus der Bewegungsfreiheit in ein dicht umsperrtes Gebiet. Der europäische Kontinent mit seiner Fülle von Beziehungen und Aufgaben war weggesunken. Ein mühevolles Suchen nach neuen Verbindungen hatte begonnen. Der Weg aus der direkten Beteiligung an politischen Vorgängen und Auseinandersetzungen in den Bereich einer malenden Monotonie brachte mich jener Passivität nahe, die immer die stärkste Bedrohung unseres Selbstvertrauens ausgemacht hatte. Vergangenes, Verbrauchtes dominierte den Arbeitsplatz. Manchmal war mir, als sei ich in die Situation des Analphabetentums geraten, in der es nichts anderes gab als eine trübe Unveränderlichkeit, einen fortwährenden Stillstand und in der jeder Impuls von einer Gleichgültigkeit umfangen, jeder Ansatz zum Nachdenken zermahlen wurde. Trotzdem war auch dies, selbst wenn es mich mehr erschöpfte als die körperliche Anstrengung, lehrreich für mich. Ich hatte den Zustand dieser Selbsteinschränkung, den mein Vater immer bekämpfte, und gegen den ich im Kreis der Gefährten in Berlin angegangen war, fast vergessen. Durch das Gespräch mit Roggeby und Selin war mir das Problem wieder nahegebracht worden. Früher hatte die politische Anspannung, die Anordnung unserer Handlungen in große Zusammenhänge uns vor einem Hinabgleiten in die Benommenheit bewahrt. Selbst wenn wir uns im Untergrund der Entmachteten befanden, war doch alles, was zu unserer Arbeit gehörte, mit einem parteilichen Planen verbunden gewesen. Nun, da ich begann, die Sprache des Landes zu verstehen und mich, wenn auch mangelhaft, an Diskussionen beteiligen konnte, war mir zunächst die Abtrennung praktischer Anliegen von politischen Konsequenzen unerklärlich. Auch die Kommunisten in unserem Betrieb befassten sich nur mit Fragen, die von unmittelbarem Interesse für die gesamte Belegschaft waren. Keine ideologischen Gesichtspunkte wurden vorgebracht, keine radikale Kritik an der Gesellschaft wurde geübt. Später verstand ich, dass sie sich zurzeit einzig bei den Verhandlungen um Löhne, Akkordsätze, Reformen der Werkhygiene und Ähnlichem zur Geltung bringen konnten. Auf lange Sicht hin arbeitend, vermochten sie, auf dem fachlichen Feld Einfluss zu gewinnen. Bei der geringfügigen Minorität, die sie innerhalb der Arbeiterbewegung ausmachten, war es von taktischer Bedeutung, dass sie es in wichtigen Industrien auf gewerkschaftlichen Vertrauensposten zu einer starken Repräsentation gebracht hatten. Die Forderungen, die von der Kommunistischen Partei gestellt wurden, mussten sich taktisch den Interessen des linken Flügels der Sozialdemokratie anpassen, denn nur von der Regierungspartei ließen sie sich teilweise verwirklichen. Wenn mir die Auseinandersetzung mit alltäglichen Einzelheiten nicht genügen wollte und sich mir die Teilnahmslosigkeit an den internationalen Perspektiven aufdrängte, dachte ich an die Lage der Arbeitenden in Deutschland. Vielleicht war die Atmosphäre der oft wie Gleichmut wirkenden Zurückhaltung, mochte sie auch geprägt sein von Jahrzehnten der Kompromisse, des Verzichts auf revolutionäre Traditionen, doch Ausdruck größerer Dauerhaftigkeit. Die Gesichter der Arbeitenden sprachen wohl davon, dass sie sich im Kampf um ihre Rechte befanden. Die Gelassenheit aber, die sie diesem Kampf entgegenbrachten, schien zusammenzuhängen mit dem Überzeugtsein, dass sie starke Organisationen hinter sich hatten. Die Macht ihrer Klasse zeigte sich in der Macht der Gewerkschaften, und es war dies eine Macht, die sich freiwillig einschränkte. Im Gegensatz zu dem erhitzten Denken, das ich in Deutschland kennengelernt und das die Arbeiterbewegung dort in die Katastrophe geworfen hatte, war die Grundhaltung der Arbeiter hier eine demokratische. Sie waren überzeugt davon, dass die Verhältnisse sich allmählich aufgrund parlamentarischer Abstimmungen zu ihren Gunsten verändern ließen. Sie würden sich nicht in eine Diktatur reißen lassen. Den gewaltsamen Zusammenstößen zogen sie das Verhandeln vor. Der Gerechtigkeitssinn, der zwischen ihnen vorherrschte, brachte sie dazu, die Leistungen der kommunistischen Funktionäre zu würdigen. Doch brauchte die Besonnenheit der Arbeitenden nicht eine Rechtfertigung der Sozialdemokratie zu bedeuten. Vieles in ihrem Verhalten richtete sich gegen die Führungsschichten ihrer Partei, konnte auch im Widerspruch stehen zu den Erlassen der fachlichen Leitung. Sie waren nur geduldiger als die Arbeiter, zwischen denen ich aufgewachsen war. Doch an diesem Abend, am Fensterbrett über der Fleminggata, meinte ich, dass der Kampf, den ich in Spanien und vorher in den versteckten Zellen in Berlin erlebt hatte, auch in ihnen gegenwärtig sein müsse und aus alten Erfahrungen wieder hervorgehoben werden könnte. Ich sah sie vor mir, in ihrem scheinbar reduzierten Handlungsvermögen, nicht aufbegehrend, sich der Einförmigkeit anpassend, und erkannte, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen nur Kleinarbeit, nur winzige Verschiebungen hier und da möglich waren. Es war aber nicht nur dies, was ich die Stirn an der Fensterscheibe erwog. Das Werk dort drüben, mit dem auch bei Nacht rauchenden Schornstein, war ein ummauerter Koloss. Ich konnte dessen Labyrinthe vor mir sehen, die etwas anderes waren als die verspielten Wege in Piper's Park. Vorstellen konnte ich mir, wie um die bewaldeten Höhen und Weidenflecken die Industrien aufwuchsen und den Prinzipalen der Ruhm zukam, der Bevölkerung Arbeit gegeben zu haben, und aus den Giebeln und Türmen der Verwaltungsbauten ließ sich der Stolz derer ablesen, die sich als Gründer des nationalen Reichtums verstanden. Auch das Armenhaus, die Versorgungsanstalt, jetzt Eingangsgebäude des Krankenhauses gegenüber, war mit Simsen und Zinnen bedeckt, als gelte es, ein Palais auszuschmücken. Das Wachstum der Stadt, das Niederreißen des Alten, die ständige Rüstung zum Neuen, das Fortleben einer nur noch in traumartigen Bildern vorhandenen Welt und die selbstverständliche Vorherrschaft des Gegenwärtigen, dies alles ließ sich bedenken. Nun aber kam das andere hinzu, das, was sich schwer fassbar machen ließ, was nur in das eigene Nachdenken gehörte. Auf der Bettkante am Fenster sitzend, in der schmalen Kammer zwischen der Küche und dem Zimmer, in dem die anderen Mieter schliefen, neben mir ein Tisch, ein Stuhl, hinter mir ein Kachelofen, in dem ein paar Scheite brannten, die ich am Ufer des Kanals gesammelt hatte, sah ich etwas entstehen, für das ich noch keine Worte besaß und das ich mir zu erklären wünschte. Vielleicht war es der Anblick der Bäume, der diese Regung hervorrief. Die kahlen Äste, die dünnen Zweigspitzen zeichneten sich deutlich ab vor dem bewölkten Himmel, der das rötliche Licht der Stadt widerstrahlte. Aus Wurzelwerk, das sich in der Erde ausbreitete, wuchsen diese sonderbaren Stämme empor, die wieder Arme nach allen Seiten hinstreckten. Die Erde war eine Kugel, die durch den Raum rollte. Ich sah einen kleinen Abschnitt der Kugel mit einem Krankenhauspark, einem Zaun, einer leeren Straße. In den Bäumen war ein Wachsen. Säfte stiegen durch die Verästelungen zu den Knoten, in denen die Keime der Blätter verborgen lagen. Die Zweige zitterten, regten sich im leichten Wind. Die Stadt war bewohnt. Vom Vorgebiet des Bahnhofs her kam das gedämpfte Tönen der Güterzüge. Morgen würden sich die Zweige der Helligkeit entgegenstrecken. In einigen Wochen würden sich die Knospen an ihnen öffnen. Die Bäume ertasteten die Luft, die Offenheit. Sie waren aufnahmefähig wie der Vogel, der sich aus dem Schatten erhob, höher hinaufschwebte, hinter den Dächern verschwand. Vielleicht ist es so, dachte ich, dass auf der Erde, die im Weltall rotiert, alles ein einziges Lauschen und Spüren ist, von unzähligen Nervenfäden und Tentakeln, von feinsten Stoffen und Organen aller erdenklichen Formen, dass alles Leben nur da ist, um zu fühlen und in ständiger Regung aus der Blindheit zu einem Begreifen zu gelangen. Eigentlich war es nicht mehr als das stumme Dastehen der Bäume auf dem Hof, wo vor weniger als 2 Jahrzehnten noch die ausgestoßenen Alten, die von der Arbeit zerschlagenen, zwischen Scharen von Findelkindern umherwankten und plötzlich das Schreien einer Gebärenden in der flachen Baracke neben der Totenherberge, was mich die Sensibilität unseres Planeten wahrnehmen ließ. Ich hätte dann auch nichts mehr darüber auszusagen vermocht. Es blieb bei einer flüchtigen Empfindung, der ausschweifende Blick hatte nur zu einem Gedanken geführt, der schon wieder in Vergessenheit geriet und doch erleichternd war, weil er einen langen Zustand von Fremdheit beendete. Ich wusste, dass ich mich nun nicht mehr allein im Gehege der Insel aufzuhalten brauchte, dass ich es wagen könnte, in die Stadt hineinzudringen, und der Gang, den ich jetzt in der Nacht antrat, war ein letztes Umschreiten einer selbstgewählten Abgeschiedenheit. Ein Auftakt war gegeben worden. Wenn ich versuchte, mir diese Periode von 3 Monaten vorzustellen, so vernahm ich sie als Klang, als ein dumpfes, metallenes Schwirren. Unter dessen Nachhall ging ich die 4 Treppen hinunter, von den beiden obersten Stockwerken aus war durch die Hoffenster die Sturmhaube des Rathausturms zu sehen, stufenweise sinkend, unten am Mauersaum lagen Schneehaufen, auf dem Betonboden zwischen den Mülleimern, dem Waschhaus, breiteten sich Pfützen aus. Ich ging an der Fabrik vorbei. Mit seinen von hellen Quadern umfassten Ecken und Fensterwölbungen, seinen ornamentierten Giebeln, stach das Direktionsgebäude im Innern dunkel von der langen Fassade des zum Kanal hinunterführenden Werkstattflügels ab. In den Maschinensälen brannte das Licht zur Nachtarbeit. Das Surren der Drehkolben und Treibriemen war auf dem abschüssigen Weg zu hören. Rechts hinterm Zaun lag das Gewirr der Buden und Schuppen. Es roch nach feuchtem Holz, Dachpappe, Schimmel. Das Wasser war noch gefroren. Pfähle ragten aus dem Eis, halb zerfallene Bootshäuser, Magazine, schiefe Landungsstege reihten sich an der Uferfeste. Ich kletterte über Steinhaufen und ging an der Böschung unterhalb des Krankenhausparks entlang. Am gegenüberliegenden Kai war eine mastenlose Brigg verteut, ein Wohnschiff, doch ausgestorben. Nur die schräge Flaggenstange am Heck wollte noch von Seefahrten berichten. Auf dem Bahngelände dahinter, zu Pfiffen und geschwenkten Signallampen, wurden Waggons rangiert. Aus einem Dickicht von breit auslangenden, verknorpelten Weiden stiegen die riesigen Sockel der Sankt-Eriksbrücke auf. Hoch oben rauschte ein Omnibus über die Schwärze und Stille hinweg. Zwei massive Bauwerke, gleich Wehrtürmen aus der Steilklippe emporwachsend, flankierten die Brücke an der Einfahrt zum Kungsholm. Durch Schluchten ging ich hinab, kam zur Anlage des Kronobergs, die sich zwischen hohen, perforierten Kraterwänden befand. Der alte jüdische Friedhof, einstmals abseits gelegen, in der Nähe einer Salpetergrube, dort, wo die Wälder des Stadthagen begannen, war jetzt Teil des Parks, umschlossen von gusseisernem Gitter, seine verwitterten Grabsteine hinter dicken Baumstämmen versteckend. Hier und da schimmerte aus einem der Löcher in den gleichförmigen Steinfassaden eine Lampe. Kaum erkennbare Wege zogen sich in Serpentinen um die Anhöhe und entließen mich an der Straße, die zum Gefängnis am Polizeipräsidium führte. Es war Mitte Februar. Die Versuche, Dröge Müllers Ausweisung zu verhindern, waren gescheitert. Er war mit der Bahn nach Malmö gebracht und auf der Fähre nach Kopenhagen den dänischen Beamten gegen Quittung übergeben worden. Der kommunistische Abgeordnete Senander war im Reichstag gegen diese neuerliche Menschenverfrachtung aufgetreten. Der Hammer des Vorsitzenden hatte die Verlesung des Ausweisungspapiers, auf dem laut königlichen Beschlusses einjährige Gefängnishaft bei Wiedereinreise angedroht wurde, niedergeschlagen. Niemand war aufzufinden gewesen, der Dröge Müller hätte beistehen können. In dieser Nacht aber bereitete sich in einer der Zellen, deren Luke erhellt war, Bischof auf ihren Auszug vor. Am Abend hatte der Verhörsleiter sie gefragt, was sie sagen würde, wenn man sie freiließe. Sie hatte zuerst nicht geantwortet, weil sie die Mitteilung, die ohne Vorbereitung kam, für irgendeine List hielt. Dann wurde der Bescheid jedoch wiederholt, dass sie am kommenden Morgen das Gefängnis verlassen dürfe. Aus ihrer Begnadigung und der Verurteilung, die dem anderen Häftling zugekommen war, sprach die gleiche Fühllosigkeit, wie sie dort entsteht, wo uneingeschränkt über Leben und Tod entschieden werden darf. 3 Wochen zuvor hatte die Polizeischwester sie durch die Stadt geleitet. Die Gewissheit war ihr vermittelt worden, dass sie die Stadt nie wiedersehen würde. Plötzlich wurde ihr die Bleibe gewährt. Sie konnte gegenüber der Willkür des Verfahrens keine Dankbarkeit empfinden. Sie fragte sich nur, warum sie begnadigt wurde, während andere verstoßen wurden. Im Gespräch mit dem Beamten wurde das Versteckspiel noch eine Weile fortgesetzt. Was sie nun als Staatenlose zu tun gedenke, lautete die Frage. Um das in internationalen Konventionen genannte Recht auf politisches Asyl ersuchen, sagte sie. Und wozu, wurde gefragt, sie ein solches Asyl benutzen wolle? Um eine Arbeit auszuführen, gleich welcher Art? Eine politische Arbeit, fragte der Kommissar. Sie wisse, sagte sie, dass politische Betätigung Ausländern verboten sei. Die Papiere für das Gesuch um Aufenthaltsbewilligung lagen schon vor ihr auf dem Tisch. Daneben war ein Brief mit dem Stempel der deutschen Staatspolizei zu sehen. Der Brief enthielt die Mitteilung, dass sie ausgebürgert worden sei. Der Beamte schob ihr die Formulare zu. Sie unterschrieb alles, was zu unterschreiben war. Sie bestätigte, dass sie der Meldepflicht nachkommen werde. Bei der Erklärung ihres Verzichts auf politische Aktivität dachte sie, dass ihre politische Handlungskraft durch die Erfahrungen der letzten Wochen nur noch stärker geworden war. Sie fragte nicht, wer ihre Freilassung erwirkt hatte. Solche Fragen wurden in ihrem Beruf nicht gestellt. Der Kommissar gab zu verstehen, dass ihn das Ausbleiben von Äußerungen der Freude verwundere. Seine Reaktion war geprägt von derselben scheinbaren Kindlichkeit, die ihr auch bei der Schwester aufgefallen war. Nichts von Grausamkeit war seinem Gesicht abzulesen. Sie hatte es sich angewöhnt, bei jeder Begegnung eine Art Steckbrief von ihrem Gegenüber herzustellen. Die solchermaßen gesammelten Merkmale verwahrte sie in einem inneren Register. Sie prägte sich die dicken, an den Winkeln etwas herabhängenden Lippen des Polizeibeamten ein, dessen runde, wohlgenährte Wangen, wässrig hellblauen Augen und bräunliches, zurückgestrichenes, über den Schläfen dünn gewordenes Haar. Es war ein glattes, freundliches Gesicht, wie es denen gehörte, die es verstanden, sich vor den Sorgen, dem Leid anderer abzuschirmen und nach anonym gegebenen Aufträgen zu handeln, die ihre Persönlichkeit nicht belangten, ein Gesicht, das als Symbol gelten konnte für die Neutralität und Unbescholtenheit des Landes. »Wohin sie denn morgen gehen wolle?« wurde sie gefragt. »Und zur Roten Hilfe am Mellartorg«, antwortete sie sogleich. Sie wusste, es gab eine Offenheit, in der ließ sich alles verbergen. Nie durfte der, der für die illegale, revolutionäre Arbeit lebte, auftreten, als habe er irgendetwas geheim zu halten. Am 15. März begann der Zusammenbruch. Im vorausgegangenen Monat, den ich unterm Zeichen der Beweglichkeit und des Planen sehen wollte, hatte gleichzeitig wieder eine bange Erwartung eingesetzt. Das Unheil, das nun folgte, rief, wie vor einem Jahr in Spanien, Kräfte in uns hervor, deren Vorhandensein wir kaum geahnt hatten und die uns dazu befähigten, dem Niedergang eine Besonnenheit entgegenzustellen. Die Überwindung meiner Isoliertheit, die aufgenommenen Beziehungen zu einigen Genossen trugen zur Möglichkeit der Ausdauer bei. Bereits in den Wochen vor der Unterwerfung der Tschechoslowakei hatte ich mich an die Metallgewerkschaft gewandt, um zu untersuchen, auf welche Weise der Aufenthaltsort meiner Eltern ermittelt und ihnen zur Einreise nach Schweden verholfen werden könnte. Doch weder durch die Gewerkschaften noch durch die Flüchtlingshilfe und den tschechoslowakischen Vermittlungsdienst in Stockholm war es gelungen, ausfindig zu machen, wo meine Eltern sich befanden. Nach dem Einrücken der deutschen Truppen in Prag bestand nur noch die Hoffnung, dass sie über die polnische Grenze entkommen konnten. In diesen Tagen begann ein desperates Kräftemessen zwischen denen, die sich um die Gefährdeten bemühten, und den Beschlussfassern, denen es darauf ankam, jede Stellungnahme abzuweisen. Zu einem Zeitpunkt, da die Not einen Höhepunkt erreicht hatte, kulminierte auch der Unwille zum Beistand. Die verschärften Instruktionen an die Gesandtschaften und Passbehörden hatten sich als erfolgreich erwiesen. Nachdem die politischen Flüchtlinge kriminalisiert und die rassisch Verfolgten als unerwünscht abgetan worden waren, brauchte mit einem Andrang an der Grenze nicht mehr gerechnet zu werden. Dies galt nicht nur für Schweden, sondern für alle noch unbehelligten Länder Europas. So wie die deutsche Regierung versicherte, dass keine wesentlichen territorialen Ansprüche mehr gestellt würden, so konnte der Westen verkünden, dass kein nennenswertes Flüchtlingsproblem mehr bestehe. Nur wem es geglückt war, Kapital auszuführen, wer reiche Gönner, Beziehungen zur Industrieleitung besaß oder sich selbst als Unternehmer etablieren konnte, durfte eine Aufnahme entgegensehen. Die bisher geleistete geringe Unterstützung durch den Gewerkschaftsbund versiegte nicht, wie offiziell angegeben zufolge des Mangels an ökonomischen Mitteln, sondern wegen der abgebrochenen Kontakte mit dem Parteivorstand in Prag, wodurch keine zuverlässigen Auskünfte mehr über die Bewerber eingeholt werden konnten. Je näher die entscheidende Konfrontation rückte, desto eindeutiger machte sich überall die Aussperrung geltend gegenüber denen, die des Kommunismus verdächtigt wurden. Die halbherzig aufgenommenen Verhandlungen mit dem Völkerbund und in England sowie die Initiative des Nansen-Komitees in Prag führten schließlich dazu, dass von den Hunderttausenden der Fliehenden einige hundert Menschen Nummern zur internationalen Verteilung kommen sollten.